Und wie groß sind Sie, Herr Schuss? Ich bin 1,85 Meter Fünfundachtzig groß. Ja, Herr Schuss, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Also ich komme heute zu Ihnen, weil ich sehr, sehr schwer Luft bekomme. Seit wann haben Sie Atemnot? Also das geht schon seit einer Woche, aber heute ist es besonders schlimm. Seit 2 Tagen ist es sehr, sehr schlimm. Seit 2 Tagen. Und haben diese Beschwerden langsam oder plötzlich begonnen? Also die haben langsam begonnen. Langsam begonnen. Und sind die Beschwerden dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Die sind die ganze Zeit da. Und könnten Sie bitte das beschreiben? Gibt es bestimmte Auslöser für diese Beschwerden? Zum Also, Beispiel mit Wandtreten ja, das auf. wenn ich mich bewege, habe ich sehr, sehr starke Luftnot. Ich muss stark husten. Ich muss auch immer spucken. Ja, das ist für mich sehr, sehr anstrengend momentan. Und fühlen Sie sich diese Atemnot in Ruhe auch oder nur bei Ich habe Belastung? auch in Ruhe Atemnot, ja, aber wenn ich mich belaste, habe ich ihn noch schlimmer. Sind diese Beschwerden mit der Zeit schlimmer oder ja, besser Ja, geworden? seit 2 Tagen sind sie sehr schlimm geworden, ja. Schlimmer geworden. Ja, habe ich ja gesagt, ja. Und Sie haben gesagt, dass sich Husten hat, Ich zu aber haben, haben Sie noch Auswurf bemerkt? ja, ich habe auch Auswurf, ja. Was ist die Farbe des Auswurfs? Ja, eher so glasig, aber auch ein bisschen gelb. Manchmal Seit wann haben braun. Sie Husten und Auswurf noch? Wie bitte? Seit wann haben Sie Husten und Auswurf? Ja, seit 2 Tagen Seit vermehrt zwei jetzt. Tagen auch. Das ist ja Ja. begleitend. Aber das hat alles vor einer Woche ungefähr angefangen. Aber seit 2 Tagen ist es schlimmer. Wie ist die Konsistenz des Auswurfs? Ja, eitrig, ne? Also so dickflüssig. Eitrig und dickflüssig. Haben Sie Fieber bemerkt? Fieber habe ich nicht bemerkt, nein. Kein Fieber. Und haben Sie Herzrasen, Herzstopfen, Ja, ich habe Herzrasen, ja. Herzrasen auch? Wenn Sie wollen, Herr Schulz, ich kann, haben Sie gleichzeitig Schmerzen, Brustschmerzen oder ein Gefühl? Schmerzen? Ja. Ja, durch das Husten habe ich sehr starke Brustschmerzen, glaube ich, ne? Ich muss sehr stark husten. Sind die Schmerzen stehend, sehend oder drückend? Könnte sie das Also stechende Schmerzen habe ich. stehende Schmerzen? Stehende Schmerzen aus? In der Brust habe ich die hier an den Seiten. An den Rippen habe ich die Schmerzen. Rippenschmerzen, aber strahlen nie aus, ja. Nicht Rücken, Rippen. Na, Rippenschmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 vorbei, 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? Also 5, 6 ungefähr. 5, 6. Und ja, ich möchte hier kurz unterbrechen, unsere Aufnahmegespräch. Ich warte auf das, ob sie Brustschmerzen hat. Aber jetzt kann ich Ihnen, wenn Sie wollen, Sauerstoff geben. Das wäre Und gut, wenn ich ein bisschen Sauerstoff bekommen würde, ja? diese Beschwerden Ja, dadurch ich ein kriege sehr bisschen wird schlecht weg Luft, sein. ja. Sie haben gesagt, dass Sie Brustschmerzen haben und Rippenschmerzen habe ich. Rippenschmerzen. Leiden Sie unter in letzter Zeit Gliederschmerzen, auch Nein. Kopfschmerzen oder Erkältungssymptome? Ja, keine Erkältungssymptome. Und müssen Sie häufig wegen Atemnot aufwachen? Ja, in den letzten 2 Tagen, ja. Ich Was muss mich hätten, oft ja, hinsetzen. wenn Sie hinsetzen und Dann geht es mir danach? besser, aber wenn ich liege, ist schwierig. Also ich muss oft mich hinsetzen, damit ich Luft bekomme. Und wie viele Kissen brauchen Sie zum Schlafen? Normalerweise eins, aber in den letzten 2 Tagen, wie gesagt, da muss ich mit Oberkörperhochlagerung schlafen. Und gibt es in Ihrer Familie oder in Ihrem Umfeld Personen mit ähnlichen Beschwerden? Nein. Nein. Und wie schlafen Sie oder normalerweise, aber ich meinte, seit 2 Tagen schlafen Sie nicht gut, aber Ja. früher? War ganz okay, habe ich keine Beschwerden gehabt. Und haben Sie die ähnliche Beschwerden früher gehabt? So stark noch nie. Ja, waren Sie in einem anderen Arzt War oder sie jetzt vor Gegen? kurzem? Ja, in letzter Ja, ich Zeit. war noch nicht beim Arzt gewesen. Hat ihn sind Ihnen Schüttelfrost, Schweißausbrüche bemerkt? Nein. Und ist Ihnen Schwindel oder war Ihnen Schwindel? Ja, ich atme sehr schnell und dann habe ich auch Schwindel, ja. Ich muss sehr schnell atmen. Ich habe bemerkt, dass meine Atemfrequenz sehr hoch ist. Und haben Sie in letzter Zeit ab oder zu genommen? Gleich geblieben. Ungewollt, oder? Nein. Gleich geblieben. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nein, nein. Haben Sie keine Veränderung beim Stuhlgang noch beim Nein. Wasserlassen bemerkt? Keine. Und gibt es eine andere Beschwerde, die Sie hinzufügen möchten? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, und gibt es wichtige Vorerkrankungen in Ihrer Krankengeschichte, von denen ich wissen sollte? Ja, ich habe eine Lungenerkrankung. Könnte sie nochmal Eine Lungenerkrankung. Lungenerkrankung? Ja, welche Erkrankung Ich habe eine haben Sie? COPD. COPD. Seit wann haben Sie Ich COPD? habe das schon seit 10 Jahren. Gibt es noch andere Krankheiten? Nein. Wurden Sie schon mal operiert? In meiner Kindheit ist der Blinddarm entfernt worden, aber sonst nicht. Verlief die Operation komplikationlos, oder? Ja, das ist jetzt schon über 40 Jahre her, ne? Also Erinnern eigentlich. Sie sich nicht, ja. Ich finde, war alles okay gewesen, glaube ich. Und gibt es noch Gibt es noch was? Operationen oder Nein. nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich nehme ein Spray für meine Lunge ein. Ich habe Wie den heißt Namen vergessen, leider. es? Kann sein Salbutamol vielleicht? Ja, das nehme ich bei Bedarf ein, wenn ich als Notfallmedikament. Ich habe noch eins, aber das habe ich den Namen vergessen. Nur ein Spray bedürfen Genau, Sie. einmal am Tag nehme ich das ein. Einmal am Tag. Und rauchen Sie, Herr Schulz? Ja. Seit wann rauchen Sie? Ach, ich rauche schon sehr, sehr lange. Also ich rauche schon ja, fast 55 Jahre. Mit 55 oder seit 55? Nee, also 55 Jahre lang. Jahre Ich habe lang. mit der Kindheit angefangen. Das ist ja sehr viel. Und wie viel Zigarette rauchen Sie am Tag? Ich habe jetzt ein bisschen reduziert, ungefähr 10 bis 12 Zigaretten am Tag. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu. Wie viele trinken Ja, Sie am Tag? ich trinke jetzt nicht jeden Tag, aber so jeden dritten, vierten Tag. Ich trinke gerne Bier. Herr Schuss, ich muss das fragen, das ist routinemäßige Frage. Konsumieren Sie Drogen oder früher haben Sie Kontakt zu Drogen gehabt? Ich habe noch nie harte Drogen genommen, nein. Und reagieren Sie auf bestimmte Medikamente oder Lebensmittel oder Substanzen allergisch? Das ist mir nicht bekannt. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Nein, beide verstorben. Beide verstorben. Woran sind Sie verstorben? Ja, mein Vater war krank, der hat auch was an der Lunge gehabt und meine Mutter ist an einer Demenz verstorben. Ihre Vater, woran leidet er? Er hat eine Lungenerkrankung gehabt, ich weiß aber nicht welche. Wann Vielleicht hat ist er er Osteopädie verstorben? gehabt, weiß ich nicht. Bitte? Wann ist er verstorben? Ich war 25 Jahre. Das ist 1900, ja, ungefähr 80 Jahre gewesen. Bin mir nicht ganz sicher, welches Datum. Und Ihre Mutter Meine Mutter ist ist alt wann geworden. Meine Mutter ist dement? 2005 verstorben. Die hat eine Demenz gehabt. Und haben Sie Geschwister? Bin Einzelkind. Ich habe keine Geschwister. Ein Einzelkind. Und sind Sie verheiratet? Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Ich lebe mit meiner Frau zusammen. Und haben Sie Kinder? Ja, wir haben vier Kinder. Sind Sie beide gesund? Vier Kinder, alle gesund. Ach Vier so, Kinder. vier Kinder, Alle alle gesund, gesund. ja. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Rentner. Was haben Sie früher gemacht Ich war als Kombilist? LKW-Fahrer. LKW-Fahrer. LKW-Fahrer, Herr Schuss, haben Sie Haustiere? ja. Nein. Nein. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, wir waren nicht im Ausland. Waren nur mit meiner Frau, waren wir zum Urlaub in einem Spa. Wir waren ein Wochenende weg gewesen, letztes Wochenende. Sie sind letzte Wochenende am Spa, oder? Sie waren. Auch im Spa mit meiner Frau, ja. Ja, Herr Schuss, haben Sie oder sind Ihre Beine manchmal angeschwollen? Haben Sie das bemerkt? Nein. Nein, nicht. Und ich möchte Ihre Beschwerden zusammenfassen. Danach, wenn Sie etwas hinzufügen, können Sie bitte mir Bescheid geben oder sagen. Sie haben seit einer Woche Atemnot und Sie bekommen nicht ruhig Luft. Aber seit 2 Tagen, besonders seit heute, sind die Beschwerden oder schlimmer geworden. Seit 2 Tagen genau, ja. Seit 2 Tagen. Diese Beschwerden sind langsam aufgetreten, aber dauerhaft. Sie haben bemerkt, dass diese Beschwerden belastungsabhängig sind Und fühlen Sie sich Aber auch in Ruhe, ne? Ich habe die in, auch ja, in fühlen Ruhe. Sie sich das in Ruhe auch? Gleichzeitig oder begleitend leiden Sie unter Husten mit Auswurf, gerbliche und eitrige Auswurf haben Sie bemerkt, dickflüssig ist Auswurf und sie leidet unter Herzrasen und schütterende Brustschmerzen, besonders Rippenschmerzen. Sie leidet unter keine Erkältungssymptome und sie brauchen besonders seit 2 Tagen viele Kissen zum Schlafen. Ja, oder ich muss halt aufstehen immer wieder, ne? Ja, sie müssen Also, ja in der Nacht häufig ja. aufwachen und sie haben kein Fieber bemerkt. Ja, gibt es noch andere Beschwerden, die Sie hinzufügen möchten? Eigentlich nicht, nein. Mhm. Und ich möchte das noch fragen. Wann treten diese Beschwerden auf? In der Nacht oder tagsüber? Welche? Husten, Auswurf, Beides, sowohl als auch. beides. Aber mehr, wenn ich mich belaste. Ja, danke schön, Herr Schuss. Ja, ich habe meine eine Frage gestellt. Wenn Sie wollen, wir können unsere Untersuchung durchführen und nach der Ergebnisse können wir nochmal über Ihre Beschwerden und Ihre Diagnose sprechen. Alles klar, machen wir so. Das Und machen wir jetzt Arzt-Arzt-Gespräch, ne? Dann können Sie jetzt den Patienten vorstellen. ja, Dem Oberarzt. Hemen kısa bir dakika rica edeceğim hocam, bir Kein Problem. bakayım. Gibt es weiterhin Fragen von jemandem anderen? Die anderen Zuschauer? Ja, darf ich? Bitte schön. Haben Sie Heiserkeit? Nein. Haben Sie Beine Schwellung? Haben wir gefragt, nein. Ah, okay. Und ich habe eine Frage. Bitte schön. In letzter Zeit haben Sie ab und zu zugenommen und haben Haben Sie wir gefragt, Nachtschweiß? nein. Nachtschweiß? Haben wir gefragt, nein. Okay. Murat Hocam, en başta dikflüssig diye tanımladınız. Darf ich? Bitte schön. Würde bei Ihnen einen Herzkatheter durchgeführt? Nein. Dankeschön. Haben Sie früher Enlihe-Beschwerden? Wie bitte? Haben Sie Enlihe-Beschwerden früher? Ja, früher habe ich das immer gehabt, aber das war nicht so schlimm. Okay, wegen dieser Beschwerden waren Sie beim Hausarzt? Damals ja. Würden Sie damals eine Diagnose festgestellt Ich oder habe ein Spray bekommen. Spray? Welcher Name wissen Habe Sie? ich vergessen. Okay. Darf ich fragen? Bitte. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie Herzrasen haben. Schlag, Ihr Herz unregelmäßig? Nein, regelmäßig. Dankeschön. Okay, dann fangen wir an mit der Arzt-Arzt-Gespräch. Ich muss mich ein bisschen beeilen heute. Ja. Guten Tag, Herr Chefarzt. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Patientin vorstellen. Nein, ich möchte Ihnen unseren neuen Patienten, Herr Andres Schulz, vorstellen, wenn Sie Zeit haben, kann ich anfangen. Sehr gerne, bitteschön. Es handelt sich um Herr Andres Schuss. Er ist 69 Jahre alt und er ist am 5. April 1956 geboren, 79 Kilogramm schwer und 1,85 Meter groß. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende, dauerhafte, belastungsabhängige Dyspnoe sowie Tussis mit gelblichem und eitrigem Sputum vor. Der Patient berichtete, dass diese Beschwerden seit einer Woche bestehen, aber seit 2 Tagen sind schlimmer geworden. Der Patient verspürt Atemnot in Ruhe auch. Er klagte über Taşypnoe und Taşykardi Achil, begleitend Achil, von Achil. Tachykardie begleitend von Ortopne und die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, Gewichtverlust sowie wurden verneint und er schläft in letzter Zeit nicht gut wegen Atemnot oder wegen Dyspnoe. In der Vorgeschichte zeigten sich COPD seit 10 Jahren. Der Patient benutzt dagegen Spray, aber er erinnert sich nicht der Name. Er hat in der Kindheit eine, er hat sich in der Kindheit eine Appendektomie unterzogen und bei ihm es gibt bei ihm keine bekannten Allergien und in der Familienanamnese ist der Vater wegen Lungenerkrankungen verstorben und die Mutter ist an Demenz mit 7005 verstorben. Er ist ein 7005? 7005. 2000. 2005 verstorben. Er ist Einzelkind und er ist verheiratet, lebt seiner Frau. Er hat 4 Kinder, alle Kinder sind gesund. Er ist Rentner. Er hat früher als LKW-Fahrer gearbeitet. Er hat keine Haustiere und in der Reiseanamnese gibt es keine Auffälligkeiten, bis auf einen Urlaub am Wochenende im Spa. Okay. Und war ja schon beim Hausarzt gewesen, wegen den Beschwerden? Ja, er war beim Hausarzt. Wann? Ja, vor eine Woche. Nein. Ich meine jetzt wegen dem aktuellen Fall. War ja doch nicht beim Hausarzt gewesen, wahrscheinlich. Ach Haben so. Sie gefragt oder haben Sie nicht gefragt? Ja, ich habe gefragt, aber ich konnte nicht finden. Ja, La pardon. Manierotze. Yanlış. Und ja, möchten Sie etwas noch fragen? Ne, möchten Sie etwas dazu fügen? Was glauben Sie, was er hat? Was denken Sie, was er hat? Welche Diagnose würden Sie stellen? Welche Differentialdiagnosen? Bei ihm würde eine COPD festgestellt, früher. Deswegen ich oder ich gehe von Verdacht auf eine COPD Exacerbation aus. Und ja, die anamnestischen Angaben ja, deuten am ehesten auf COPD-Exacerbation hin. Und als differenzialdiagnostisch kommen in Asthma, Attack und Pneumonie oder Harmonie ist richtig, ja, kann sein. Hat aber kein Fieber. ja. Wäre dann eine vielleicht atypische Pneumonie. Und Was könnte noch sein? akut koronare Syndrom kann sein oder ja Lungenödeme oder Herzinsuffizienz. Könnte es eine Lungenembolie sein? Die Beschwerden sind langsam aufgetreten, deswegen ich dachte das nicht so. Genau. Könnte es ein Pneumothorax sein? Ja, ich habe nicht gefragt, dass er einen Unfall gehabt hat, Muss er einen Unfall aber haben? nein, hämorrhagische und Spontan ja, Pneumothorax. spontan kann einen Pneumothorax sind auftreten, aber ja, das kann sein. Kann auch sein, Er ne? hat Brustschmerz und Dyspnoe. Er hat ja Rippenschmerzen, hat er erzählt, Ja, ne? Rippenschmerzen Kann auch. sein, wissen wir Ja, aber kann noch sein. nicht. Was machen Sie denn diagnostisch, um die Diagnose zu rechtfertigen oder zu bestimmen? Ich würde zuerst eine ausführliche körperliche Untersuchung durchführen Ja. und Inspektion, Palpation und sowie Perkussion können wir kontrollieren. Und Laborwerte können wir noch prüfen. CRP, einige Entzündungsparameter, so wie CRP, BSG und Elektrolyt, kleines Blutbild, D-Dimer können wir noch kontrollieren. Und eine Röntgenthorax kann ich antworten und danach CT und ja, gegebenenfalls MR-Angio können wir durchführen. Angio. Was machen Sie vorher, bevor Sie Blut abnehmen, bevor Sie Röntgenbild machen, Ah, bevor über Sie. Vitalparameter natürlich Ja, was gehört zu den müssen Vitalparametern hier? kontrolliert werden. Ja, Was Entschuldigung. gehört zu den Vitalparametern? Atemfrequenz, Herzfrequenz und Blutdruck messen Okay. und EKG natürlich schreiben, haben Sie alles EKG gemacht? schreiben, Okay. ja, EKG Was schreiben. müssen Sie noch machen bei diesem Patienten? Was dürfen Sie nicht vergessen? Ich weiß, was Sie, ich habe nicht verstanden. Eine BGA. Blutgasanalyse, meinen Wissen Sie, Sie? was das ist? Ja, mit Blutgasanalyse. COPD-Patienten und Luftnot. Müssen Sie immer eine Ja, Blutgasanalyse machen? Blutgasanalyse müssen wir ja kontrollieren. Um arterielle Sauerstoffsättigung zu prüfen, müssen wir ja Blutgasanalyse bei der Patientin mit COPD kontrollieren. Können Sie in einer Blutgasanalyse schon sehen, ob er eine Lungenembolie hat oder eine COPD hat? Mit COPD, die Beschwerden oder niedrige Sauerstoffsättigung kann langsam erhöhen, Also oder? bei einer COPD haben Sie ein Hyperkapnische Ja, dediğim hyperkapnische können wir schauen. O da das Ergebnis der ob er eine hyperkapnische. respiratorische Azidose hat, ne? Und Könnte aber sehen. ja, bei der Lungenembolie kann die Beschwerden oder so erniedrigt oder so Stoffsättigung schnell kommen. Und es gibt keine respiratorische Alkalose erhalten, zu erhalten. Da. Müssen wir Oder noch wir einmal können, durchlesen. Tom, Das lesen Sie bilmiyorum. noch mal durch. Aber Sie Weiß können, das müssen nicht. Sie noch Ja, einmal durchlesen, ob man in einer, genau. wie bei einer BGA oder wie die ein Lungenembolie bei einer BGA aussieht. Ja, das müssen Sie noch mal Ja, lesen. ich werde Okay, sehen. aber Sie sollten bei dem Verdacht einer exazerbierten COPD immer eine Blutgasanalyse machen. Immer. Sie haben ja die Anamnese abgebrochen, um dem Patienten Sauerstoff zu geben, richtig? Dann müssten Sie sagen, ich breche die Anamnese jetzt ab, wir machen eine Blutgasanalyse und ich gebe Ihnen Sauerstoff oder keinen Sauerstoff. Das ist wichtig, ne? Ja, erste Mal Vitalparameter Sauerstoff Genau, sind und BGA ist bei EKG exazerbierter genannt. COPD extrem wichtig. Ja, warum? Weil, wenn er schon sehr hohes CO2 hat, und wenn Sie noch mehr Sauerstoff geben, zu viel, das ist auch nicht gut. Ne? Dann vergisst ihr irgendwann zu atmen. Aber BGA müssen Sie nochmal durchlesen, wie eine BGA aussieht, ne? Falls es bei Ihnen bei einem gefragt wird. Okay, was machen Sie therapeutisch? Sie haben jetzt ein Röntgen gemacht, Sie haben eine BGA gemacht, Sie haben D-Dimere gemacht, D-Dimere sind negativ. Sie haben Röntgen-Thorax gemacht. Sie haben gesehen, er hat keinen Pneumothorax, keine Herzvergrößerung, Pleuraerguss. Sie haben die Diagnose exazerbierte COPD gestellt. Was geben Sie ihm therapeutisch? Welche Medikamente? Ja, wir können ja mit Sauerstoffgabe anfangen und Richtig. danach, wenn der Patient gleichzeitig Fieber hat und Hat er nicht? Entzündung Hat er nicht? Hat kein Fieber? ja mit Entzündungsparameter Hat er nicht? erhöhte ja Entzündungsparameter können wir Antibiogramm an Antibiotikum anfangen, aber mit COPD können wir Salbutamol kurz- und langwirksame B2 Agonisten vielleicht Sie können einleiten. Inhalationstherapie machen. Ja, Inhalationstherapie. Inhalationstherapie, Glukokortikosteroid und ja. Wie machen Sie die Glukokortikosteroide? Inhalativ können wir geben. Nur Oder? inhalativ? Nein, no, nicht nur intravenös, intravenös können wir noch einleiten. Müssen Sie nicht. Können Sie machen, richtig. Aber Sie können auch per ausgeben. Oral. Oral. Ja, Sie können auch Prednison oral geben. Wir nennen das eine Kortison-Stoßtherapie. Schon mal gehört? Nein, Kortison-Stoßtherapie. Stoßtherapie. Ja, Ich 5 lebe bis noch 7 das. Tage Prednison geben. Reicht aus. Sie müssen nicht unbedingt intravenös geben. Sie können eben intravenös geben, wenn Sie möchten. In der Regel reicht aber aus, wenn Sie per aus geben. Ja, ungefähr so 40 Milligramm pro Tag. 50 Milligramm pro Tag. 40. 40. Ungefähr, ja. Für 5 bis 7 Tage. Und dann können Sie entweder absetzen oder langsam ausschleichen. Oral oder intramuskulär kann sein, ja? Nicht intramuskulär. Wir machen oral in Deutschland. Oral direkt. Intramuskulär ist in Deutschland sehr, sehr selten. Ganz selten. Eher oral geben, ne? Ja, Sehr und gut. wegen Schmerzen können ja Schmerztherapie einleiten. Genau, richtig. Und Sie haben gesagt, wenn er Entzündungszeichen haben sollte, können Sie ihm natürlich auch Antibiotikum geben. Wenn Sie davon ausgehen, ist es eine infektexazerbierte COPD. Ne? Ja. Genau. Und ich habe B2 Agonisten gesagt, aber ist das richtig für die COPD? Albuterol können Sie geben, dann können Sie auch natürlich die, wie heißen die, Beta-2, natürlich Beta-2-Inhibitor, Lavas können Sie geben, ne? Formoterol, Salmeterol, sowas in der Art können Sie geben, natürlich. Sie können aber auch natürlich die, Anticholinergika geben. Ne? Genau. Wahrscheinlich hat er die schon als Therapie. Er hat den Namen vergessen. Ne? Er hat die als Therapie schon. Ja. Was Sie vergessen haben zu fragen, ist bei den Patienten, ob er bei einem Lungenfacharzt in Behandlung ist. Ja. Und zweitens, welchen Grad COPD er hat. Hat er Grad 1, Grad 2, Grad 3, Goldstadium, ne? Gold 1, Gold 2, Gold 3, die Stadien, die kennt der Patient meistens, ne? Das sollten Sie ihn fragen. Wenn Sie einen COPD-Patienten haben, immer fragen, ist er regelmäßig beim Lungenfacharzt und welchen COPD-Goldstufe hat er? Entweder 1, 2, 3, 4 oder A, B, C, D. Kommt immer darauf an, welches man benutzt. Ne? Ja, danke schön. Okay. Ja. Gibt es sonst Fragen? Ja, Murat Hocam, Anamnese